Erster Brüder, wenn jemand einen Fehler macht, helft ihm freundlich. Passt auf euch selbst auf. Ihr sollt nicht auch Fehler machen. Zweiter, helft euch gegenseitig bei euren Problemen. So folgt ihr dem Gesetz von Christus. Dritter, jemand denkt vielleicht, er ist wichtig. Aber er ist es nicht. Er belügt sich selbst. Rasse 4. Jeder soll seine eigene Arbeit prüfen. Dann kann er stolz auf sich sein. Er muss sich nicht mit anderen vergleichen. Fünfter, denn jeder Mensch muss seine eigene Aufgabe tragen. Sechster, wer von einem Lehrer lernt, soll mit ihm teilen. Gebt dem Lehrer gute Dinge. Siebter, macht euch nichts vor. Man kann Gott nicht belügen. Was ein Mensch pflanzt, das wird er auch ernten. Achter, wer nur für seinen Körper lebt, wird sterben. Wer für den Geist lebt, bekommt ewiges Leben. Neunter, wir wollen immer das Gute tun. Wir werden nicht müde. Am Ende bekommen wir einen Lohn von Gott. Zehnter, wir haben jetzt Zeit. Wir wollen allen Menschen Gutes tun. Besonders wichtig sind die anderen Christen. Elfter, schaut euch diese großen Buchstaben an. Ich schreibe diesen Teil selbst mit meiner Hand. Zwölfter, manche Leute wollen euch zur Beschneidung zwingen. Sie wollen vor anderen Menschen gut aussehen. Sie haben Angst vor Problemen wegen Jesus. Dreizehnter, diese Leute halten das Gesetz selbst nicht. Sie wollen nur, dass ihr beschnitten seid. Dann können sie stolz auf euch sein. Vierzehnter, ich will nur auf Jesus Christus stolz sein. Er starb am Kreuz für uns. Die Welt ist für mich nicht mehr wichtig. Fünfzehnter, es ist egal, ob man beschnitten ist oder nicht. Wichtig ist nur, dass Gott uns neu macht. Sechzehnter, Gott schenkt diesen Menschen Frieden und Liebe. Das gilt für das ganze Volk Gottes. Siebzehnter, niemand soll mir mehr Probleme machen. Ich habe Narben an meinem Körper. Sie zeigen, ich gehöre zu Jesus. Achtzehnter, die Güte von Jesus Christus sei mit euch. Amen.